Herzlich willkommen zu Omega Tau, Wissenschaft und Technik im Kopfhörer. Omega Tau ist zu Hause unter omegataupodcast.net. Dort finden sich auch alle anderen Episoden und diverse Wege, uns zu erreichen. Hallihallo, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Omega Tau. Dieses Mal geht es wieder mal um die Schnittstelle zwischen Medizin und Physik. Ihr erinnert euch vielleicht, wir hatten in Episode 56 mal was über Hörgeräte, das Ohr und Audiologie gemacht. Und was mir an der Episode sehr gut gefallen hat, war eben auf der einen Seite die Verbindung zur Medizin und der Biologie und auf der anderen Seite eben die dahinterstehende Physik. Fand ich eine schöne Kombination. Wir haben das jetzt wieder gemacht und zwar zum Thema Magnetresonanztomographie, auch bekannt als Kernspin, und haben uns zu diesem Thema unterhalten mit Daniel Nanz, der ist Physiker am Universitätsspital in Zürich. Da bin ich damals auf die Idee gekommen, als ich beruflich nach Zürich musste. Wir haben das dann aber doch später telefonisch aufgenommen, weil es terminlich anders nicht geklappt hat. Ja, wie üblich geht es damit los, dass sich unser Gast Daniel Nanz vorstellt. Mein Name ist Daniel Nanz. Ich arbeite hier am Universitätsspital in Zürich. Man nennt mich hier MR-Physiker. Und ich bin hier vor allem in der Forschung aktiv und auch im First-Line-Support. Ich mache eigentlich seit ca. 1988 nur Magnetresonanz, zuerst in der Chemie, in der chemischen Analytik und Hochfeldspektroskopie und jetzt seit doch 1996 schon im Imaging-Bereich, medizinischen Bildgebungsbereich. Genau, und darüber wollen wir uns heute unterhalten. Das ist dann die erste von hoffentlich mehreren Episoden zu medizinischen bildgebenden Verfahren. Bevor wir damit anfangen, wie setzt man das in der Chemie ein? Das habe ich jetzt noch gar nicht gehört. Ja, also das Magnetresonanzverfahren war eigentlich sehr viel früher, sehr viel erfolgreicher in der Chemie. Und zwar geht es da um chemische Analytik. Also nehmen wir an, Sie machen irgendeine Reaktion im Labor, mixen irgendwelche Substanzen zusammen und haben eine Hoffnung, was herauskommt. Und da müssen Sie bestätigen, was haben Sie jetzt in den Händen. Mhm. Und da ist das NMR, die NMR-Spektroskopie ist extrem versatil. Sie können da schauen, ob Sie die richtige Zusammensetzung haben, also das richtige Molekül und auch, ob es richtig, es gibt verschiedene Isomere, die sich räumlich unterscheiden, da können Sie ganz gezielte Fragen beantworten und schauen, ob das alles passt. Ja. Okay, gar nicht bewusst. Sie haben gerade schon gesagt NMR und also wir haben so ein paar Begriffsthemen hier. Ne? Wir haben NMR, wir haben MRT, MRI und Kernspin. Ja, ja. MRI und MRT sind das Deutsche und das Englische, ne? Ja, genau. Also MRI steht für Magnetic Resonance Imaging und MRT heißt dann entsprechend Magnetresonanztomographie. Und Tomographie steht immer für Imaging, oder? Also für Schnittbildgebung. Okay. Also man macht ein Bild vom Körper und zwar in einer Schicht im Körper drin. Also man bildet sozusagen eine Schicht im Körper drin ab. Das ist nicht ein Projektionsverfahren, sondern wo man wirklich einen Schnitt macht durch den Körper und dann diese Ebene abbildet mit irgendeiner Art Verfahren. Bevor wir dann im Detail drüber reden, es gibt ja noch andere bildgebende Verfahren, nur kurz zur Abgrenzung. Röntgen kennt, glaube ich, jeder. Das ist ja einfach, ich sag's mal, der Schattenwurf von Knochen bezüglich Röntgenstrahlung. Ja, oder? Genau. Also man nennt das dann ein Projektionsverfahren. Also Sie kriegen einfach, Sie projizieren, Sie strahlen sozusagen Röntgenstrahlen durch den Körper und schauen einfach, was hinten ankommt und Sie kriegen damit wie eine Projektion entlang der Strahlenrichtung durch den Körper. Okay, und genau das tut MRT eben nicht, weil es sozusagen in den Körper guckt und nicht den Schattenwurf. Genau, genau. Okay. Der Unterschied der Tomographie dann, ja. Ah ja, okay. Und ich denke, wir verraten nicht zu viel, wenn wir vorgreifen und sagen, dass das physikalische Prinzip eben mit dem Spin, mit dem Eigendrehimpuls zu tun hat. Über das reden wir dann auch gleich noch im Detail. Es gibt ja auch noch die Computertomographie. Wie unterscheidet die sich von MRT? Also wie der Name sagt, das heißt Computertomographie ist also auch ein Schnittbildverfahren. Ja. Allerdings arbeitet das eben wie Röntgen mit den Röntgenstrahlen, also mit diesen ionisierenden Strahlen. Wir sind da in einem Bereich der elektromagnetischen Strahlung, wo die Photonen so energiereich sind, dass sie halt Moleküle ionisieren können. Mhm. Und ein CT-Tomographen kann man sich vorstellen wie ein Röntgengerät, nur ist hier die Röntgenquelle und der Detektor befinden sich auf einem Karussell, das man um den Patienten herumdrehen kann. Also man macht wie verschiedene Röntgenaufnahmen entlang verschiedener Projektionsrichtungen und kann dann daraus zurückrechnen und ebenfalls eben Schnittbilder herstellen durch den Körper. Okay, okay, also aber auch eine Tomographie, aber mit ionisierenden Röntgenstrahlen. Und immer noch mit Schattenwurf, was ja beim, also technisch gesehen jetzt beim MRT nicht der Fall ist. Es funktioniert mit kontinuierlichem Schattenwurf, aber man wirft den Schatten entlang verschiedener Richtungen, ja, weil man eben das Karussell dreht. Und man kann dann, wenn man zurückrechnet, kriegt man auch Schnittbilder, die dann nicht mehr Schattenwurfbilder sind, sondern wirklich auch in den Körper hineinschauen, gut, wie aber bei der MRT. Also quasi vom Ergebnis her vergleichbar mit MRT, aber vermutlich dann eben für knochenartige Dinge, oder? Genau, also die Computertomographie hat sehr viele Vorteile gegenüber MRI. Also die Knochen werden schöner abgebildet im Normalfall, wenn wir jetzt von kortikalem Knochen reden. Wir haben bessere räumliche Auflösung und die ganze Untersuchung geht viel schneller. Die Röhre ist kleiner, wo der Patient drin liegt und so weiter. Mhm. Also kann man dann sagen, Computertomographie ist irgendwie der Nachfolger von MRT? Oder? Nein, zeitlich kann man das nicht so sagen. CT gibt es eher schon früher als MRT, also an vielen Kliniken. Der Einsatzbereich ist einfach etwas unterschiedlicher. Also in der Computertomographie haben wir eigentlich fast keine Kontraindikationen und weil es so schnell geht, ist das eigentlich zum Beispiel eine sehr gute Notfallindikation. Also wenn Sie einen Notfall hineinkriegen, mal einen großen Teil des Körpers oder sogar den ganzen Körper mal schnell abbilden und schauen, wo gibt es Probleme. Das ist im MRI problematischer. Okay. Beispiel. Aber im MRI haben wir dann sehr viel besseren Weichteilkontrast. Also wenn Sie an Detailfragen im Hirn interessiert sind zum Beispiel im MRI haben wir sehr guten Kontrast zwischen der weißen Hirnsubstanz und der grauen Hirnsubstanz, schon ohne dass wir ein Kontrastmittel oder irgendwas geben. Mhm. Da kriegt man einen sehr schönen Kontrast. Also der Kontrast ist ganz anders im MRI als im CT. Und anders als im CT können wir in der MRT den Kontrast variieren, je nach Fragestellungen. Können wir unterschiedliche Bilder aufnehmen mit unterschiedlichem Kontrast. Okay. Dass die Untersuchung wirklich auf die Fragestellung optimieren. Also eben, also mein Verständnis war ja eben auch, dass, und das ist vielleicht falsch, aber mein Verständnis war, dass CT, da es eben im Prinzip von der Physik her funktioniert wie Röntgen, eher für solide, also Knochendinge gedacht ist und das MRI, MRT eben vor allem auch für Weichteile. Ja, das ist sicher richtig. Okay. Das heißt, welche medizinischen Fragestellungen, Sie haben gerade schon gesagt, wenn man sich das Gehirn genauer angucken will, welche medizinischen Fragestellungen geht man eben typischerweise mit einem MRT an? Ja, wenn man das so anschaut, sind grob über die Hälfte der Untersuchungen, die weltweit gemacht werden mit MRT, sind Neurountersuchungen, also mit neuroradiologischen Fragestellungen, sei es Hirn oder Wirbelsäule. Von den verbleibenden Untersuchungen ist ein Großteil dann wieder muskuloskeletal, also Gelenke, wo man halt auch Sehnen sehr gut anschauen kann oder Menisken und so weiter. Mhm. Und alles andere wird in sehr wenig häufig gemacht. Ja. Okay. Da gibt es zum Beispiel noch Leberdarstellungen, also im Abdomen kann man sehr gute Leberdiagnostik machen oder solche Sachen. Ja. Mhm. Und wenn Sie sagen neuroradiologisch, Stichwort Wirbelsäule hatten Sie genannt, da geht es dann um so Geschichten, ob irgendwelche, weiß ich nicht, Nerven von der Wirbelsäule eingeklemmt sind und weil Nerven eben Weichteile sind und keine Knochen, eignet sich ein MRI da besser? Ja, genau. Also Okay. Wenn Sie zum Beispiel, wenn Sie einen Bandscheibenvorfall haben, können Sie mit MRI sehr schön schauen, wie viel Material ist jetzt da zwischen den Wirbelkörpern ausgetreten Richtung Nerven und wo drückt es wirklich auf die Nerven. Okay. Oder halt im Hirn, wenn wir von einem Hirnschlag reden, kann man mit MRI schon in den ersten Minuten nach dem Hirnschlag fast, kann man im Kopf messen, wie groß der Bereich ist, wo die Zellen mit großer Wahrscheinlichkeit schon tot sind und sich auch nicht mehr erholen, wenn wir jetzt die Blutversorgung wiederherstellen, zum Beispiel mit Blutverdünnungsmedikamenten. Mhm. Also man kann sehr früh schon eine sehr genaue Diagnostik machen mit MRI. Was zeigt denn, oder was, also ich meine, wir haben vorhin schon gesagt, das MRI misst den Spin, das ist jetzt sozusagen die physikalische Ebene, auf die kommen wir gleich, aber was stellt denn das MRI aus Sicht des Anwenders eigentlich dar? Also klar, wir haben gesagt, irgendwie Weichteile, aber wenn da jetzt im Bild verschiedene Dinge, verschiedene Graustufen oder möglicherweise Farben haben, wie unterscheiden sich diese verschiedenen dargestellten Teile? Woran kann man erkennen, dass ein Stückchen Gehirn abgestorben ist und was nicht? Ja, das ist natürlich ein weiter Weg. Also wenn wir vorne anfangen, können wir sagen, wenn wir von medizinischer Anwendung reden, dann reden wir bei der Bildgebung normalerweise von Protonendarstellungen. Also wenn etwas hell ist im Bild, dann heißt es, da haben wir Wasserstoffkerne im Körper drin. Mhm. Es ist aber so, dass nicht alle Wasserstoffkerne sichtbar sind, sondern nur solche, die relativ mobil sind, also die auf kleinen Molekülen sitzen, die sich sehr schnell reorientieren können und die halt auch in großer Häufigkeit im Körper drin vorkommen. Also wir haben sehr schlechte Empfindlichkeit, wir können nichts sehen, was in kleinen Konzentrationen vorkommt. Mhm. Und das heißt dann, im Körper drin sehen wir eigentlich vor allem das mobile Wasser. Also wir sehen Wasserstoffatome, die auf Wassermolekülen sitzen. Und die Wassermoleküle müssen relativ frei bewegbar sein, also nicht irgendwo in einem Makromolekül drin festsitzen. Okay, also dann würden wir sie auch schon wieder nicht mehr sehen. Wenn Sie sagen mobil, dann meinen Sie nicht, dass die irgendwie durch, weiß ich nicht, Blut, also Blödsinn, ne? Natürlich fließt Wasser nicht durch Blutbahnen, aber nicht, dass die sich bewegen im Körper, sondern dass sie beweglich gelagert oder gespeichert sind. Ja, also da reden wir zum Beispiel von Diffusion auf molekularer Ebene, einfach auf molekularer Ebene relativ gut beweglich sind, sich reorientieren können und auch translatorisch sich relativ schnell bewegen. Das heißt, wir sehen zum Beispiel kein Signal im Normalfall von großen Eiweißmolekülen, weil da das Signal von allen Wasserstoffkernen schon viel schneller wegstirbt, als wir das im medizinischen Umfeld messen können. Okay, da müssen wir dann vielleicht gleich nochmal ein bisschen Detail drüber reden, aber was ich nochmal sagen wollte ist oder fragen wollte ist, wenn man mit einem MRI unterscheiden möchte, ob bestimmte Gehirnregionen abgestorben sind, dann kann man das deshalb, weil die unterschiedliche Mengen von mobilem Wasserstoff haben. Nein. Okay. Also, wenn jetzt etwas hell ist im Bild, wo wir sehr viele Wasserstoffkerne haben und etwas dunkel im Bild, dann reden wir davon, dass der Bildkontrast der Protonendichte gewichtet ist. Mhm. Also wir können das spezielle Messungen machen, wo wir das eigentlich erreichen. Also dann wäre zum Beispiel die Lunge wäre immer sehr dunkel, weil da haben wir fast kein Wasser pro Kubikzentimeter. Mhm. Oder die Luft außerhalb des Körpers ist dann ganz dunkel. Und zum Beispiel der Liquor, also die Hirnflüssigkeit, die wäre dann sehr hell, weil wir da sehr viele Wasserstoffatome haben pro Volumen. Jetzt können wir aber den Kontrast eben auf ganz viele Arten variieren. Also jetzt wird es eigentlich ein bisschen kompliziert. Sollen wir vielleicht die Physik vorher besprechen? Dann? Ja, vielleicht. Okay, dann machen wir das. Also vielleicht, um nur noch Ihre Frage zu beantworten, wenn es nach einem Hirnschlag das Gehirngewebe wahrscheinlich schon tot ist, dann sehen wir das mit einer diffusionsgewichteten Bildgebung. Diese Region ist dann in dem Bild hell, wenn wir den Kontrast so gewichten, dass es hell ist, wenn die Diffusion verlangsamt ist. Also auf molekularer Ebene bewegen sich die Wassermoleküle da langsamer in diesem Hirnschlagareal drin. Und das äußert sich dann in einer helleren Abbildung im Bild. Okay, da müssen wir nachher nochmal, glaube ich, drüber reden. Habe ich jetzt noch nicht genau verstanden. Ja. Dann gehen wir jetzt erst nochmal zum physikalischen Prinzip. Wir haben gesagt, ein NMR... andersrum, ein MRT basiert auf NMR, also Nuclear Magnetic Resonance, also Kernspinresonanz. Ich kenne den Begriff, mehr weiß ich nicht. Rest müssen Sie. Wo beginnen wir? Also es ist so. Also was meine Hörer wissen, ist, dass Elementarteilchen einen Spin haben. Wir hatten kürzlich eine Episode mit CERN-Mitarbeitern zum Standardmodell der Teilchenphysik und da kam das vor. Also was ein Spin ist, das sollte bekannt sein. Und ich glaube, ab da müssen wir es erklären. Okay. Also wenn wir uns auf die Ebene einlassen, dann können wir von Spins reden. Und wir haben ja jetzt gesagt, wir bilden Wasserstoffatome ab, und zwar deren Kerne primär. Und beim häufigsten Wasserstoffisotop ist der Kern ein einzelnes Proton und der hat eben einen Spin 1,5. Ja. Also der hat diesen Eigendrehimpuls. Und das nutzen wir aus mit der, in der Magnetresonanz. Und zwar ist es so, wenn ein Elementarteilchen einen Spin hat, dann hat es eben auch ein magnetisches Dipolmoment. Mhm. Also man kann sich das vorstellen wie ein kleines Stabmagnet mit einem Nord- und einem magnetischen Südpol. Und das nutzen wir aus für die magnetische Resonanzbildgebung. Das heißt, deshalb heißt es eben Magnetresonanzbildgebung. Also okay. Die magnetischen Eigenschaften nutzen wir da aus. Und der Begriff Resonanz kommt woher? Also weil noch resoniert ja nichts. Noch haben wir ja einfach nur Magnete, die da, oder genau. Dipole, die da rumliegen. Sozusagen. Die liegen da rum. Und wenn wir so durch die Weltgeschichte wandern, dann haben wir keine starken Magnetfelder. Und das heißt, diese kleinen mikroskopischen Stabmagnete zeigen in alle Raumrichtungen etwa in gleicher Häufigkeit. Mhm. Und wenn wir das über ein ganz kleines Raumvolumen aufmitteln, also Mikrometerbereich reicht schon, dann addiert das sich das alles einfach zu Null. Also wir haben kein, also wenn Sie ein Glas Wasser haben, dann ist, hat das keinen magnetischen Nord- und Südpol wegen der magnetischen Dipolmomente der Wasserstoffatome, weil die mit gleicher Wahrscheinlichkeit in alle Raumrichtungen zeigen. Dann ist das makroskopisch, summiert sich das alles zu Null. Ja. Mhm. Das heißt, wir müssen das jetzt diese kleinen Dipolmomente ausrichten in eine spezielle Richtung, damit sich da eine Magnetisierung aufbaut. Mhm. Und dazu brauchen wir eben superstarke Magnetfelder. Und ein MRT-Gerät ist eigentlich primär mal ein sehr starker Magnet. Mhm. Und in das Magnetfeld legen wir dann den Patienten. Wie viele Teslas oder Milli oder sonst was Teslas? Teslas ist ja so eine Einheit, wo eine kleine Zahl schon viel Magnetfeld darstellt. Wie viele Teslas hat man da? Ja, genau. Wir reden von Teslas. Ja, es sind also 10.000 Gauss sind ein Tesla. Ja. Im klinischen Bereich haben wir vielleicht von 0,2 Tesla bis 3 Tesla, die wir verwenden im normalen Routineuntersuchungsbereich. Interessant, das ist 3 Tesla ist die gleiche Größenordnung wie im LHC in den Detektoren verwendet wird. Ne? Das habe ich zufällig vor ein paar Tagen mit jemand vom CERN darüber gesprochen. Ah, okay, also das habe ich nicht gewusst. Ja. Gleiche Größenordnung. Ja. Hätte ich nicht gedacht. Okay, das heißt also ein MRT baut ein starkes Magnetfeld auf und als Folge dessen richten sich diese mikroskopischen Dipole alle in die gleiche Richtung aus. Fast, ja. Ja. Wir reden jetzt von Wasserstoffkernen, die haben Spin 1,5 und deren Energie ist, also die Wechselwirkung von diesen kleinen Magneten mit dem Magnetfeld ist dann quantisiert. Und das heißt, es gibt jetzt im Spin 1,5-Fall gibt es genau 2 Zustände, die denen erlaubt sind. Ein energetisch höherer Zustand und ein energetisch tieferer Zustand. Mhm. Und alle mikroskopischen Momente schnappen in einen dieser 2 Zustände hinein. Okay. Wenn man sich das geometrisch vorstellt, dann ist das, Sie können sich vorstellen, das ist wie die Energie einer Kompassnadel im Erdmagnetfeld. Wenn die Kompassnadel parallel ist zum äußeren Feld, dann hätten wir minimale Energie. Ah, ja. Und wenn die Kompassnadel antiparallel zum Erdmagnetfeld steht, hätten wir maximale Energie. Mhm, ja. Und jetzt beim Spin 1,5 sind die Energien so, dass es wie eine Pseudoparallele und eine Pseudo-antiparallele Ausrichtung gibt, die für die okay ist. Mhm. Also die sind eben nicht ganz parallel ausgerichtet, sondern in einem ganz charakteristischen Winkel zum äußeren Feld, wenn man sich das geometrisch vorstellt. Und sind das dann... Also bei diesen ganzen Kennzahlen, die Eigenschaften von Elementarteilchen beschreiben, wie ja eben zum Beispiel den Spin, da sind ja die geometrischen Äquivalente oft mehr so eine Gedankenstütze. Ja, also genau. Spin, ja. Da dreht sich ja nichts. Ne? Ja. Sind dann diese Ausrichtungen tatsächlich zu verstehen als geometrische Änderung, also als Änderung einer irgendwie gearteten Geometrie oder ändert sich da einfach eine messbare Zahl? Ich kann es nicht besser formulieren. Ja, also meines Erachtens das Letztere. Also okay. diese geometrischen Vorstellungen sind hilfreich, wenn man sich was vorstellen will, aber eigentlich reden wir von Energien, also von Zuständen, okay. energetischen Zuständen. Anregungszustände, genau. Und zwar eben von Kernen und nicht von, also da sind nicht irgendwelche Elektronen, die rauf und runter fallen, wie in gesamten Atomen, sondern es sind Anregungszustände der Elementarteilchen selber. Genau. Die Elektronen reagieren auch auf das Magnetfeld, eigentlich noch viel stärker als unsere Kerne, aber das vernachlässigen wir alles, wenn wir von Magnetresonanzbildgebung reden. Okay. Gut, also starkes Magnetfeld, die Protonen begeben sich alle in diese charakteristischen Zustände, sage ich jetzt mal. Mhm. Und jetzt haben wir aber immer noch kein Bild. Nein, also jetzt haben wir mehr solche, die im energetisch günstigeren Zustand sind. Der ist so pseudo, oder fast parallel zum äußeren Feld, wenn wir das wiederum geometrisch vorstellen. Und weniger von solchen, die antiparallel zum Magnetfeld stehen. Mhm. Und jetzt, wenn wir die Summe bilden, überall die kleinen mikroskopischen Dipolmomente, dann kriegen wir etwas Makroskopisches, eine makroskopische Magnetisierung, also ein makroskopischer Nord- und Südpol. Und der ist dann parallel zum äußeren Feld ausgerichtet. Und das kann man dann messen? Das kann man leider noch nicht messen, weil okay. Die Magnetisierung sitzt einfach auch da, parallel, ist parallel zum äußeren Feld. Also mit anderen Worten, das starke äußere Feld ist so stark, dass das bisschen, was da dann entsteht, nicht messbar ist? Das ist schon messbar, zum Beispiel, aber nur mit speziellen Methoden. Zum Beispiel, wenn Sie einen Squid hätten, einen Superconducting Quantum Interference Device. Wow. Aber so, also der kann statische Magnetisierungen messen, aber okay. Wir messen im Normalfall nur dynamische Situationen, also in der Magnetresonanz. Mhm. Das heißt, diese Magnetisierung, die hier einfach so da liegt, die erzeugt keine Wechselspannung in einer Empfangsantenne. Das ist das, was wir einfach brauchen. Okay. Sorry, ich habe gerade, bei mir hat gerade was geklickt. Ja, okay, schön. Also sprich, messen tun Sie Spannungen, die durch die Veränderung dieser Magnetfelder entstehen. Genau. Okay. Und dazu müssen wir eben diese makroskopische Magnetisierung ein bisschen auslenken, ein bisschen ärgern, damit sie eben dynamisch wird und uns eine Wechselspannung erzeugt. Ja. Ja. Und wir müssen leider doch nochmal zum geometrischen Bild zurückkommen. Auf der mikroskopischen Ebene haben wir diesen kleinen Kerle, die da in einem speziellen Winkel zum äußeren Magnetfeld stehen. Ja. Und weil die eben nicht genau parallel ausgerichtet sind, erfahren die dauernd ein Drehmoment. Das versucht sie parallel auszurichten zum äußeren Bild. Das ist wie die Kompassnadel, die von der Erde zurückgedreht werden will. Ja, genau. Aber sie können nicht, weil das wäre eine andere Energie und die Energie ist gequantelt. Also die stehen immer in einem Winkel zum äußeren Feld. Und dann haben wir das Analogon zum Beispiel Spielzeugkreisel. Wenn Sie den drehen, zum Beispiel mit den Händen, dann dreht er am Anfang sehr schnell. Und wenn der Schwerpunkt direkt über dem Auflagepunkt ist, dann ist die Drehachse ganz stabil zu Beginn. Also dann ist das ein kräftefreier Zustand. Die Auflagekraft wirkt gerade der Schwerkraft entgegen und die Drehachse ist ganz stabil. Ja. Und wenn er dann langsamer wird, dann ist irgendwann der Schwerpunkt nicht mehr über dem Auflagepunkt und dann haben wir auch so ein Drehmoment, was auf den Kreisel wirkt und dann beginnt die Drehachse selber langsam zu rotieren um die Senkrechte der Schwerkraft. Begriff dafür, oder? Präzession? Genau, das nennt man dann eine Präzession. Und genau dasselbe machen die mikroskopischen Kerne oder Dipolmomente, wenn wir sie uns geometrisch vorstellen. Die spüren dauernd dieses Drehmoment und sind mit diesem Spin, diesem Eigendrehimpuls verknüpft. Mhm. Und deshalb rennen die pro Sekunde zum Beispiel 64 Millionen Mal im Kreis herum, also bei 1,5 Tesla zum Beispiel. Mhm. Und das heißt dann, also die Kleinen, die drehen sich um das äußere Feld. Ja. Die makroskopische Magnetisierung macht das nicht, weil die ist die Summe von all diesen kleinen und die zeigen praktisch in alle, also wir haben noch keine Phasenkohärenz zwischen all diesen kleinen. Also die zeigen mit gleicher Wahrscheinlichkeit nach vorne und nach hinten, haben einfach ihren Winkel zum äußeren Feld und rennen da im Kreis herum. Also aber in der Ebene senkrecht zum äußeren Feld zeigen sie mit gleicher Wahrscheinlichkeit in alle Richtungen. Ja. Wir haben nur etwas parallel zum Feld, weil wir etwas mehr von dem energetisch günstigeren Zustand haben als vom energetisch ungünstigeren. Ja. Aber noch nichts, was sich da im Kreis dreht mit den mikroskopisch kleinen. Man redet von den transversalen Komponenten, die addieren sich immer noch zu null. Ja. Okay, jetzt müssen wir also dafür sorgen, dass die makroskopische Magnetisierung nicht mehr parallel zum äußeren Feld, sondern eben zum Beispiel senkrecht dazu. Und dann dreht die dann mit den mikroskopisch kleinen magnetischen Momenten, also zum Beispiel eben 64 Millionen Mal pro Sekunde, dreht die dann im Kreis umher. Nur ist die Frage, wie kann man das machen? Also wie kann man jetzt diese Magnetisierung auslenken aus dieser Lage parallel zum äußeren Feld? Also im Prinzip wissen wir, Magnetisierung dreht immer, also die mit dem Eigendrehimpuls verknüpft ist, dreht immer um ein angelegtes Magnetfeld herum. Also wir könnten jetzt im Prinzip ein transversales Magnetfeld anlegen und eventuell dann die Magnetisierung auslenken. Aber? Das funktioniert mit einem Trick eben. Wenn man jetzt das Feld statisch anlegen würde, transversal, dann hätten wir ein super kleines transversales Magnetfeld. Mhm. Und das riesige statische longitudinale Magnetfeld, und da würde eigentlich nichts passieren. Und der Trick ist eben jetzt, dass wir das transversale Magnetfeld, das wir anlegen, da nehmen wir kein statisches, sondern eins, was genau mitdreht, mit derselben Präzisionsfrequenz auch um das äußere Feld sich dreht, wie die Eigendrehfrequenz der mikroskopischen Dipolmomente ist. Aha. Also wir strahlen jetzt wieder elektromagnetische Felder ein, die idealerweise zirkular polarisiert sind, also einen B-Feld oder Magnetfeldvektor haben, der genau mit der Eigendrehfrequenz mitdreht mit den mikroskopischen kleinen Momenten. Da kommt der Begriff Resonanz ins Spiel, oder? Genau, das ist dann eben die Resonanz. Also die Frequenz, mit der wir Radiosignale einstrahlen, muss genau der Eigenfrequenz entsprechend der Dipolmomente im Feld. Und diese Frequenz ist charakteristisch für verschiedene Elemente? Ja, genau. Aha. Also man nennt das auch Larmor-Frequenz, mhm, und die ist gegeben zum Beispiel durch die Art des Kerns, also vor allem seine magnetogyrische oder gyromagnetische Konstante. Mhm. Also das ist die Proportionalitätskonstante zwischen dem Spin und der Größe des Dipolmomentes, das wir dann da haben. Okay. Und das definiert natürlich auch die Energiedifferenz zwischen dem energetisch günstigeren Zustand und dem energetisch ungünstigeren Zustand. Also Sie können direkt, also dieses Energieäquivalent gibt Ihnen auch gerade die entsprechende Frequenz, die wir dann brauchen, um mit Radiosignalen einzustrahlen. Ja, also nochmal, ich versuche es zusammenzufassen soweit. Wir haben dann die elektromagnetischen Wechselfelder, die dafür sorgen, dass eine transversale Magnetisierung entsteht. Also ein transversales Magnetfeld, genau. Ja, Magnetfeld, genau. Und das können wir jetzt messen. Genau. Waren wir ja an dem Punkt. Wir müssen jetzt immer noch ein Schritt Bild irgendwie, okay? Genau. Wir strahlen jetzt die Radiosignale für kurze Zeit ein, und wenn wir in ein Koordinatensystem gehen, das mit den Dipolmomenten mitdreht, dann ist das wieder ein statisches Feld in diesem rotierenden Koordinatensystem. Und auch wenn Sie ganz langsam nur um diese Magnetfeldkomponente drehen, viel langsamer als um das äußere Hauptmagnetfeld, weil das dann ein kumulativer Effekt ist, weil das Feld immer genau mit der richtigen Frequenz vorauseilt, drehen wir langsam dann diese makroskopische Magnetisierung zum Beispiel eben in die transversale Ebene. Mhm. Und haben wir dann also diese Magnetisierung aus der Lage parallel zum äußeren Feld gedreht in die Ebene senkrecht dazu. Okay. Und wenn wir jetzt unsere Einstrahlung wegnehmen, dann bleibt diese Magnetisierung zurück. Die dreht dann ebenfalls mit der Larmor-Frequenz oder 64 Millionen Mal bei 1,5 Tesla um das äußere Feld umher. Mhm. Und das können wir dann messen? Genau. Wenn wir jetzt eine Empfangsspule in die Nähe bringen, also von der Anatomie, die wir anschauen wollen, dann haben wir diese drehende Magnetisierung, und das ist dieselbe Situation wie an einem Generator. Wir haben da ein magnetisches Dipolmoment, das sich um eine Achse dreht und damit die magnetische Flussdichte durch die Empfangsspule über die Zeit variiert, und das erzeugt uns eine Wechselspannung. Das heißt, mittels der großen Magnete bauen wir eine Magnetisierung auf. Mit Hilfe der elektromagnetischen Wechselfelder drehen wir die aus der horizontalen in die transversale Ebene raus. Dann schalten wir das Ganze ab, messen, was übrig bleibt, und das zeigen wir an. Das ist das Signal, genau. Also das MRI-Signal ist eigentlich proportional zur transversalen Magnetisierung zur Zeit der Aufnahme, die wir haben. Mhm. Okay. Aber egal, was für einen Bildkontrast wir machen. Also das ist eigentlich unser Signal, mit dem wir arbeiten. Der Begriff Bildkontrast ist mir doch verdächtig, aber da reden wir nachher nochmal drüber. Okay. okay, und jetzt haben wir ja vorhin schon gesagt, wir können Wasserstoffkerne anregen. Jawohl. Was können wir noch anregen? Oder andersrum, wie unterscheiden wir oder wie steuern wir, was wir anregen? Also wenn wir von medizinischen Anwendungen reden, dann sind wir bei etwa 98% mindestens ist nur Wasserstoffkerne, die wir anschauen. Da sehen wir nur Wassermoleküle und Fettmoleküle dann im Bild drin. Wenn wir jetzt noch spektroskopische Anwendungen in der Medizin anschauen oder spezialisierte Bildgebungsanwendungen, dann redet man vielleicht noch von 23 Natrium, 31 Phosphor, aber dann hat es sich schon bald für wirklich medizinische Anwendungen. Alles andere ist einfach zu wenig sensitiv. Und jetzt, um zu steuern, dass wir jetzt nicht aus Versehen Natrium anstatt Wasserstoffsignale erzeugen, das geschieht zum Beispiel eben über die Wahl der Einstrahlungsfrequenz okay. der Radiowellen. Also weil die Eigenfrequenz von Natriumkernen wird dann völlig anders sein als die von Wasserstoffkernen. Okay. Gut, das hatte ich gehofft, so verstanden zu haben und das hat sich jetzt gerade bestätigt. Also es sind die gyromagnetischen Konstanten, die das dann definieren, ja. Okay. Ein Begriff, den wir, glaube ich, noch nicht verwendet haben, also Sie haben es vielleicht, wenn ich habe es vielleicht nicht bemerkt, ist eben genau diese Relaxation. Ist das die Zeitkonstante, die es dauert, bis sich so eine Magnetisierung wieder zurückentwickelt? Genau, also der kanonische Gleichgewichtszustand ist jetzt so, dass die Magnetisierung einfach statisch da liegt und entlang dem äußeren Feld ausgerichtet wird. Mhm. Also wenn wir lange nichts machen, wird immer das die Situation sein, wie wir sie vorfinden. Und wenn ich von lange rede, dann heißt das vielleicht ein paar Sekunden jetzt. Mhm. Also nach, sagen wir, maximal 10 Sekunden ist einfach die Magnetisierung entlang dem äußeren Feld ausgerichtet. Können wir keine Messung machen, ist alles statisch, nichts dynamisch. Ja. Dann stellen wir die Radiosignale ein, drehen die aus und haben die transversale Komponente der Magnetisierung, die unser Wechselfeld erzeugt, Wechselspannung und unser Signal gibt. Aber jetzt wird das System irgendwann wieder zurückkehren. Das heißt, entlang dem äußeren Feld wird eine, man nennt das die longitudinale Magnetisierungskomponente, wird wieder wachsen gegen den Gleichgewichtswert. Mhm. Und ebenso wird die transversale Komponente in der Ebene senkrecht dazu, wird langsam kleiner werden und eben gegen Null, was auch dann dem Gleichgewichtswert entspricht, zurückrelaxieren. Und das geschieht mit unterschiedlichen Zeitkonstanten. Unterschiedlich pro was, pro Element wieder? Nein, also wenn wir nur die, also zum Beispiel die Wasserstoffmagnetisierung in der grauen Hirnsubstanz anschauen, wenn wir die transversal machen, dann wird die transversale Komponente schneller abnehmen, als zum Beispiel die longitudinale Komponente wächst. Mhm. Okay. Und das sind unterschiedliche Zeitkonstanten. Und wozu sind die jetzt nochmal wichtig? Da fällt mir jetzt gerade noch die Verbindung. Also warum interessieren uns diese Konstanten? Die interessieren uns brennend, weil wir damit den Bildkontrast eben variieren. Also festlegen, was ist jetzt wirklich hell im Bild und was ist dunkel. Also wenn wir ein Bild aufnehmen, können wir diesen ganzen Prozess vom Drehen der Magnetisierung und Messen des Signals können wir nicht nur einmal machen, da können wir bestenfalls eine Projektion durch den Körper messen, aber wir wollen ja ein ganzes Bild messen. Also wir wollen zum Beispiel 256 mal 256 Bildpunkte abbilden und müssen daher die Signalstärke in dieser, also 256 im Quadrat mal sozusagen lokalisieren und messen. Ja. Das heißt, wir müssen x-mal wieder Radiosignale einstrahlen und wieder ein neues Signal erzeugen und die Signale konsistent variieren dabei, dass wir wirklich ein Bild daraus aus diesen Daten erzeugen können. Also es wird quasi wirklich punkt- oder pixelmäßig gemessen? Ja, sagen wir mal linienmäßig. Okay. Wobei wir arbeiten eigentlich im inversen Raum, nicht wirklich im Bildraum. Also wir sind dann eigentlich im inversen Raum. Aber man kann sich so vorstellen, dass wir linienmäßig eigentlich Bilder messen. Also projektionsweise. Pro 3 Millisekunden können wir eine Projektion durch den Körper durchmessen. Okay. Aber mit einer Projektion hat man noch kein Bild. Ja. Ja. Das heißt, wir müssen jetzt also zum Beispiel dann, wenn wir 256 Linien wollen, müssen wir 256 Mal Radiosignale einstrahlen und dann unser Signal messen. Jetzt können Sie sich aber vorstellen, wenn wir zum Beispiel einen 90-Grad-Puls angelegt haben bei der ersten Messung, dann haben wir die ganze Magnetisierung, die parallel war zum äußeren Feld, in die transversale Ebene gedreht, haben unser Signal gemessen und jetzt haben wir gar keine longitudinale Magnetisierung mehr übrig, um unsere nächste Messung zu machen. Jetzt müssen wir praktisch warten, bis da entlang dem Feld wieder die Magnetisierung gewachsen ist und erst dann können wir wieder Radiofrequenzen einstrahlen und wieder ein Signal erzeugen. Weil das starke Magnetfeld bleibt sozusagen immer an. Das Einzige, was variiert wird, ist die elektromagnetische Geschichte. Ja, genau. Das Hauptmagnetfeld ist immer an. Okay. Grundsätzlich immer, ja. Okay, also das heißt, jetzt wollen wir sozusagen das zweite Mal in eine andere Richtung und jetzt ist eben die Frage, wie lange dauert es, bis das wieder zurückgeschnappt ist sozusagen. Genau, wie lange dauert es, bis da etwas zurückgewachsen ist, was wir wieder, aus dem wir wieder ein Signal erzeugen können. Ja. Also wir können jetzt zum Beispiel sagen, wir warten einfach auf 15 Sekunden, bis wir wieder einen Puls, einen Radiopuls einstrahlen. Dann ist in allen Geweben wieder die vollständige Gleichgewichtsmagnetisierung zurückrelaxiert Und wir können dann nicht mehr unterschiedliche Relaxationsgeschwindigkeiten als unterschiedliche Bildhelligkeit abbilden. Ja. Wenn wir also möchten, dass es nur dort hell ist, wo die longitudinale Magnetisierung schnell wächst, wenn es dort hell sein soll und da, wo die longitudinale Magnetisierung langsam wächst, soll es dunkel sein, dann können wir relativ schnell nacheinander die Pulse einstrahlen. Weil dann nach wenigen Pulsen stellt sich ein Steady State ein, sozusagen ein statischer Zustand, wo wir dann sehr kleine longitudinale Magnetisierung haben, wenn diese Relaxationskonstante lang ist. Also man redet von der T1-Konstante. Mhm. Wenn die sehr lang ist, dann haben wir dann ganz dunkles Signal von diesem anatomischen Bereich. Und wenn die T1-Konstante sehr kurz ist, wird es dann dort hell sein. Was ich jetzt noch nicht verstanden oder schon wieder vergessen habe, ist, was beeinflusst diese Konstanten? Also was ist das charakteristische biologisch, chemisch, physikalische Element oder Eigenschaft, die dann dazu führt, dass diese Zeiten anders sind, die wir dann messen und die wir dann in Farben oder Graustufen umsetzen? Das hängt vor allem von der Beweglichkeit der Moleküle auf mikroskopischer Ebene ab. Okay. Und von den entsprechenden Fluktuationen des elektromagnetischen Umfelds, das die dann da sehen. Aber wenn wir nochmal zurückgehen zu unserem abgestorbenen Gehirn, dann haben Sie ja gesagt, wir wollen bestimmte Kontraste einstellen, wir wollen bestimmte Dinge hell, dunkel sehen. Ich gehe jetzt mal davon aus, das hängt eben genau mit diesen Relaxationszeiten zusammen und mit der Frage, wann wir den nächsten Impuls schicken. Genau. Dann nochmal die Frage von vorhin, vielleicht sind wir jetzt zu weit. Welche Eigenschaft der verschiedenen Hirn, Tod- und Nicht-Tod-Areale, messen wir dann, beziehungsweise welche Eigenschaft führt dazu, dass die unterschiedliche T1-Zeiten haben? Ja, darf ich das noch einmal eine Stufe zurückstellen? Wir haben jetzt vom T1-Kontrast geredet, wie wir also T1-Kontrast erzeugen. Also da ist es hell, wenn die Magnetisierung längs des äußeren Feldes schnell wächst. Ja. Jetzt haben wir noch eine Möglichkeit mit Kontrast. Also wir können auch unterschiedlich lang warten, wenn wir die Magnetisierung aus der Richtung parallel zum äußeren Feld in die transversale Ebene gedreht haben. Dann ist sie immer noch etwa gleich groß, wie sie vorher longitudinal gewachsen ist. Also die Magnitude oder die Länge ist dann immer noch durch die T1-Konstante bestimmt. Wenn wir jetzt unser Signal nicht sofort messen, sondern noch eine gewisse Zeit warten, man nennt das die Echozeit in der MR-Bildgebung, dann wirken sich unterschiedliche Zerfallsgeschwindigkeiten oder Zerfallskonstanten der transversalen Magnetisierung aus auf die Bildhelligkeit, die wir dann beobachten. Mhm. Oder wenn wir ein Gewebe haben, wo die transversale Magnetisierung sehr schnell zerfällt, also T2-Konstante sehr kurz ist, das ist jetzt die T2-Konstante, die diesen Zerfall beschreibt, dann ist der entsprechende Bereich dunkel abgebildet und wenn das die T2-Zeit lang ist, ist es dann immer noch hell. Mhm. Okay. Also wir haben den T1-Kontrast, Geschwindigkeit des Wachstums der longitudinalen Magnetisierung und den T2-Kontrast, also das ist dann die Geschwindigkeit des Zerfalls der transversalen Magnetisierung. Ja. Wenn wir Bildgebung machen, dann machen wir fast immer mal T2-Kontrast gewichtete Bildserie. Mhm. Also da sieht man eigentlich am besten sehr viele Läsionen, die im Körper vorkommen, werden heller sein im T2-gewichteten Kontrast. Das heißt, da zerfällt die transversale Magnetisierung langsamer als im normalen, im gesunden Zustand. Mhm. Okay. Die T2-Zeit kann man sich grob vorstellen, ist länger, je beweglicher die Wassermoleküle in dem Bereich sind. Mhm. Also wenn wir zum Beispiel einen Bereich haben, wo die Zellwände sich langsam abbauen, wo der extrazelluläre Raum größer wird und der intrazelluläre Raum kleiner, dann können sich die Wassermoleküle freier bewegen da und wir werden in dem Bereich dann eine hellere Abbildung haben im T2-gewichteten Bild. Und so sieht man sehr viele native Läsionen, also alle entzündlichen Veränderungen, auch wenn wir zum Beispiel irgendwo eine Flüssigkeitsansammlung haben, also wenn wir ein Ödem haben oder so, dann haben wir praktisch reines Wasser da. Ist natürlich völlig übertrieben, aber es hat noch sehr viel anderes Zeug drin. Aber die Wassermoleküle sind extrem beweglich da, fast wie im Wasser drin. Und im T2-gewichteten Bild ist das dann sehr hell. Mhm. Auch in vielen Tumoren ist die Beweglichkeit eher verbessert. Und also im T2-gewichteten Bild suchen wir im Normalfall nach helleren Gewebe abschnitten im Vergleich zum gesunden Umfeld und können das dann so detektieren. Okay. Das heißt also, je nachdem, was ich darstellen will, ich muss sozusagen wissen, nach was ich suche, muss ich anders anregen, damit ich dann die richtigen, sozusagen resultierenden Signale messen kann. Genau. Ja. Okay. Also wir machen fast immer eine T2-gewichtete Bildgebung. Das äußert sich darin, dass wir zwischen den Radiosignalen sehr lange warten, dass praktisch alle Gewebe, in allen Geweben die longitudinale Magnetisierung voll relaxiert ist, dass sich unterschiedliche T1-Zeiten nicht auf den Bildkontrast auswirken. Aber nach der Radiosignaleinstrahlung warten wir dann relativ lange, damit sich unterschiedliche T2-Zeiten, also Zerfallsgeschwindigkeiten der transversalen Magnetisierung, eben im Bildkontrast dann äußern. Aber wenn wir dann verschiedene... okay, das sind die Sequenzen, die quasi in MRT fährt, oder? Sequenz ist quasi die, wann man wie stark anregt und wie lange wartet. Und wie, genau, das ist das ganze Timing, ja. Okay, da können wir vielleicht am Schluss nochmal kurz einen Moment drüber reden, aber... was ich noch fragen wollte, habe ich dummerweise wieder vergessen. Sonst rede ich vielleicht noch von T1-gewichteten Bildern. Also bei T1-gewichteten Bildern sieht man meistens nicht so gut Läsionen oder eben Tumore, Ödeme oder irgendwas. In den T1-gewichteten Bildern ist eigentlich alles eher so ein bisschen dunkel. Mhm. Wo die aber dann sehr hilfreich werden, ist, wenn wir ein Kontrastmittel noch verabreichen. Ah ja, okay. Also die gängigsten MRI-Kontrastmittel enthalten Gadolinium. Vom Prinzip her, Kontrastmittel heißt, ich schiebe ein anderes Atomkernelement da rein, das sich anders verhält, weil es eben ein anderes Element ist. Ja, wobei jetzt im MRI beobachten wir nicht direkt das Kontrastmittelmolekül selber, sondern wir schauen wiederum nur die Wassermoleküle an, aber die interagieren dann mit diesem Kontrastmittelmolekül. Ah, okay. Und das kann man also intravenös spritzen, also in eine Vene. Man braucht es also nicht direkt in eine Arterie zu spritzen. Mhm. Man kann in der Armbeuge eine Vene anstechen, spritzt das Kontrastmittel da rein. Das geht dann in die rechte Herzkammer, durch die Lunge durch, in die linke Herzkammer und dann in den arteriellen Gefäßbaum, geht dann durch die Gewebe durch und kommt dann durch die Venen wieder zurück und wird so im Körper verteilt. Ja. Und eben im gängigsten Kontrastmittel enthalten Gadolinium und das, also Gadolinium-3-Plus-Ionen, und die zeichnen sich dadurch aus, dass sie 7 ungepaarte Elektronen haben. Also sie sind sehr stark paramagnetisch und verändern so lokal das Magnetfeld in der Umgebung der Wassermoleküle, die wir da anschauen. Mhm. Das heißt, da haben wir dann sehr viele lokale Veränderungen der elektromagnetischen Felder, die da sehen, und dadurch wird die T1-Zeit, also die Zeit, bis sich die longitudinale Magnetisierung erholt hat, massiv verkürzt. Also wenn wir zum Beispiel vom Blut reden, bei 1,5 Tesla haben wir etwa 1,4 Sekunden T1-Zeiten, wenn wir kein Kontrastmittel gegeben haben. Wenn wir das Kontrastmittel geben und wir reden vom arteriellen Erstdurchgang, da haben wir T1-Zeiten dann im Bereich von 30 Millisekunden oder vielleicht 40 Millisekunden. Das heißt, wir können dann da extrem schnell pulsen, also unsere Radiofrequenzsignale einstrahlen, und dann kriegen wir praktisch nur ein Signal von da, wo das Kontrastmittel ist, und überall sonst ist die Relaxationszeit zu langsam. Also da haben wir im Steady State praktisch keine Magnetisierung, die wir dann abbilden können. Also wir können dann wirklich schauen, wo ist das Kontrastmittel, mit sehr stark T1-gewichteten Bildern. Okay. Wenn wir das im arteriellen Erstdurchgang machen, also wenn wir das Timing genau abpassen, dann können wir rein den arteriellen Gefäßbaum darstellen mit so einer Sequenz. Da können wir dann schauen, ist das Gefäß irgendwo verengt oder vielleicht sogar verschlossen oder fehlen da Arterien oder sind die hier anders, also die sind von Mensch zu Mensch, zum Teil ist die Anatomie verschieden, gibt es da Varianten, die von der Norm abweichen, also kann man sehr schön den arteriellen Gefäßbaum anschauen. Okay, und das braucht man eben möglicherweise, um eine Operation vorzubereiten oder um da irgendwelche schlechten Veränderungen zu erkennen. Ich bin kein Mediziner, also ich kann mich da nicht richtig ausdrücken. Ja, doch, das ist sehr gut formuliert. Also eben zum Beispiel, wenn Sie sich vorstellen, man hat Lebertumoren, man muss zum Beispiel einen Viertel der Leber rausschneiden, dann ist es extrem kritisch, dass man nicht das Versorgungssystem durchtrennt, dass man genau weiß, wo welche Gefäße wie verlaufen, bevor man das macht. Ja. Mhm. Oder okay. Zum Beispiel, wenn Sie, viele ältere Leute haben ein Aneurysma in der Aorta, also wo die Aorta, die Gefäßwand nicht mehr stark genug ist, um diesen steten Puls, den das Herz verursacht, standzuhalten, dann gibt es ganz starke Ausweitungen der Hauptschlagaderwand. Und das wird dann immer schwächer und irgendwann kann das aufbrechen und das ist eigentlich lebensgefährlich. Ja. Und das kann man auch so eine Angiografie machen im Voraus und kann genau schauen, wie muss jetzt das entsprechende Teil sein, dass man da als Wandverstärkung dann einsetzt. Okay. Mhm. Kann man ganz genau planen. Sie hatten, und, ja? Ja, sorry, ich bin immer noch bei T1. Also eben da kann man, solange es noch in den Arterien ist, kann man Angiografie machen, also Gefäßdarstellung. Ja. Wenn es dann in die Gewebe hineingeht, kann man dann Differentialdiagnostik machen. Also sagen wir, ein Hirntumor, der noch wächst, der braucht sehr viel frisches Blut, also der hat sehr viele Blutgefäße gebildet und ist sehr gut durchblutet und da geht dann das Kontrastmittel schon ganz früh ganz stark rein. Also wir sehen dann diesen Tumor schon kurz nach der Kontrastmittelgabe heller als die Umgebung. Ah, das heißt, man beobachtet sozusagen über die Zeit, wie sich die Durchdringung des Körpers mit dem Kontrastmittel verändert und das ist ein Signal für die Aktivität der Durchblutung an der Stelle. Genau. Man kriegt dann so eine physiologische Information noch. Auch ist es so, dass dieser Gadolinium-Komplex nicht durch die Blut-Hirn-Schranke durchgeht. Das heißt, solange die intakt ist, hat man eigentlich keine Aufhellung im Hirngewebe. Und wenn es aufhält, heißt das, kriegt man eben diese physiologische Information, hier ist die Blut-Hirn-Schranke defekt. Ja. Und dafür macht man eben T1-gewichtete Bilder. Okay. Und jetzt wäre ich dann bald bereit für die Tod-Nicht-Tod im Hirnschlag. Okay, dann würde ich sagen, dann machen wir das jetzt mal. Eben, da wird es dann eben noch komplizierter. Also was wir eigentlich anschauen, ist ja immer die Größe der Quermagnetisierung, also der transversalen Magnetisierung nach diesem RF-Puls-Anregung. Ja. Und wenn wir jetzt, wenn wir tot, nicht tot machen, dann schauen wir, wie schnell dass das da diffundiert, habe ich gesagt. Also genau, wenn die Wassermoleküle langsam diffundieren, dann bleiben sie über längere Zeit am selben Ort. Und wenn wir die Sequenz richtig gestalten, also wenn wir das extrem bewegungssensitiv machen, also dass wenn sich die Wassermoleküle auch nur über einen kleinen Bereich verschieben zwischen zwei Zeitpunkten, dass sie sich dann nicht mehr, dass die Magnetisierungen der mikroskopischen Dipolmomente nicht mehr alle additiv aufsummieren, sondern wenn sie sich verschoben haben, dass sie in unterschiedliche Richtungen zeigen, dann können wir den Bildkontrast eben abhängig machen von der Diffusion auf molekularer Ebene. Das heißt, das sozusagen die Graustufen hängen jetzt nicht mehr von der Zeit T2 ab, sondern von der Veränderung des Signals über ein Zeitfenster an einem bestimmten Ort, wenn man so will. Also man guckt quasi, ob das Wasser quasi wegdiffundiert und wenn es das schnell tut, dann machen wir diese Stelle hell oder dunkel. Ja, genau. Also die T2-Zerfall ist immer noch im Hintergrund da, aber überlagern jetzt das mit etwas noch stärkerem, wo wir jetzt einfach das Signal noch viel schwächer wird, wenn sich die Wassermoleküle schnell bewegen durch die Brownsche Bewegung. Ja. Das kann man sich vorstellen wie ein Tintenklecks auf dem Fließpapier. Wenn wir da die transversale Magnetisierung in einem Punkt haben zu Beginn, dann ist das eine sehr dunkle Farbe. Ja. Und wenn das dann auseinanderläuft, dann wird's immer exponentiell weniger dunkel. Und so läuft unsere transversale Magnetisierung auseinander durch die Diffusion auf mikroskopischer Ebene. Okay. Und nochmal, Diffusion ist jetzt ein Zeichen für totes Hirn. Warum? Ja, das weiß man ehrlich gesagt noch nicht mal so genau. Also man vermutet, dass die Zellen anschwellen unmittelbar nach dem Hirnschlag und dass dann ein größerer Anteil des Wassers intrazellulär ist als extrazellulär und dass die Wassermoleküle dann weniger beweglich sind. Und man sieht einfach einen extrem starken Kontrast dann. Das betroffene Areal in dem Bereich ist das Gehirn dann viel heller in dieser diffusionsgerichteten Abbildung. Das heißt also, in dem Umgang mit einem MRT stecken auch Erfahrungswerte, wie sich bestimmte Symptome dann nachher da einfach darstellen und die sind wahrscheinlich dann direkt in der Software verdrahtet, sodass ich halt nur drücken muss, was weiß ich, also ganz einfach Hirnschlag detektieren, tote Hirnteile detektieren und dann wird es schon so eingestellt, dass er das dann highlightet. die Datenaufnahme ist relativ standardisiert. Das ist wirklich so verdrahtet im Gerät drin, was man für Sequenzen fährt. Man ändert noch gewisse Zeiten, zum Beispiel wie lange wartet man jetzt noch dem Radiofrequenzpuls, bis man misst. Aber das ist eher an einem kleinen Ort. Also das meiste ist ziemlich fix vorgegeben. Ja, okay. Dann das Lesen der Bilder, was heißt das jetzt wirklich klinisch, das ist dann immer noch sozusagen eine Kunst des Radiologen oder der Radiologin. Da muss man einfach wirklich 10.000 Bilder gesehen haben und die entsprechenden Krankheitsbilder und klinischen Bilder studiert haben, bis man das wirklich gut korrelieren kann miteinander. Ja, ja, ja gut, ich meine, sonst wäre der Arzt ja auch überflüssig, das wäre ja eher seltsam dann. Lass uns vielleicht mal noch ein bisschen über das Gerät an sich reden. Also ganz offensichtlich hat es starke, große Magneten. Jawohl. Sind es konventionelle Elektromagneten? Sind es supraleitende oder? Also das sind heutzutage fast immer supraleitende Magnete, außer wenn es sich um Spezialgeräte handelt. Okay. Und wir haben schon gesagt, das Feld ist Größenordnung von 0,5 bis 3 Tesla. MRTs zählen ja üblicherweise, haben wir ja diesen Tunnel, wo man dann drin liegt. Mhm. Warum der Tunnel? Sind einfach die Magneten eingebaut? Ja, also Sie können sich vorstellen, dass die Spule, die das Magnetfeld erzeugt, das ist einfach ein Strom, der durch eine Solenoidspule läuft. Und das ist eben eine Solenoidspule, also ein Zylinder, und in dem Zylinder liegt man drin. Okay. Und das Ziel ist eigentlich, dass man über den ganzen Abbildungsbereich, den man so abbildet, das sind etwa 50 mal 50 mal 50 Zentimeter, dass man ein möglichst homogenes Feld erzeugt. Deshalb braucht man so riesige Röhren, um da ein wirklich homogenes Feld hinzukriegen. Ach so. Je größer die Röhre, desto weniger Biegung sozusagen im Feld hatten wir dadurch dann. Ja, genau. Also da sind wir im Bereich von wenigen ppm Variationen über das Abbildungsvolumen. Okay. Eine Sache, die mir noch gar nicht klar ist folgendes. Wir haben ja gesagt, wir messen zum Beispiel T1 oder T2 an einem bestimmten Ort und abhängig vom Ergebnis geben wir diesem Ort eine Farbe, Graustufe. Jetzt gehen wir an den nächsten Ort und machen das Gleiche. Und das machen wir an vielen Orten und dann machen wir wie bei so einer CCD-Kamera pixelweise quasi ein Graustufenbild der untersuchten Linie, Ebene, Punkt. Und genau da will ich drauf raus. Wie lokalisiert man denn jetzt dieses Signal zur Erzeugung der Magnetisierung so genau an diesen Punkt und wie messe ich nachher die Zeiten, die Änderung des Magnetfelds an genau diesen Stellen? Also wie kann ich quasi Punkte oder Linien fixieren, um dann diese geometrische Information mit der sozusagen physikalischen Information über die Abklingen oder Relaxionszeiten zu korrelieren? Das sind eigentlich zwei Fragen, Lokalisierung und dann Messen der Relaxationskonstanten. Ja. Also die Lokalisierung ist relativ aufwendig und einigermaßen kompliziert, wenn man ins Detail gehen will, wenn man das Grundprinzip verstehen will, nicht so. Und zwar habe ich ja gerade gesagt, das Magnetfeld an sich wird möglichst homogen gemacht. Also über das ganze Abbildungsvolumen exakt dieselbe Magnetfeldstärke und Magnetfeldrichtung. Und wenn jetzt ein Wassermolekül links im Körper dasselbe Feld sieht oder dieselbe Feldstärke sieht wie dieses Wassermolekül rechts, dann haben die dieselbe Eigenfrequenz und geben auch dasselbe Signal bei derselben Frequenz und wir können die nicht voneinander unterscheiden. Ja. Also wenn wir Bildgebung machen wollen, müssen wir das Feld inhomogen machen, damit die Wassermoleküle unterschiedliche Eigenfrequenzen haben. Aha. Also das ist mal das Grundprinzip. Also man fokussiert, wenn man so will, man fokussiert das Magnetfeld an einen bestimmten Ort und dann passt die Anregung durch das Elektromagnetfeld nur noch an dieser Stelle. Genau, das ist die selektive Anregung. Also was wir machen, ist, wir legen lineare Feldgradienten an, also dass das Magnetfeld linear mit der Raumkoordinate variiert, zum Beispiel von links nach rechts immer linear ansteigt. Und dann haben wir auch unterschiedliche Eigenfrequenzen. Und wenn wir dann unser Radiosignal einstrahlen, dann ist es nur noch genau eine Ebene, wo die Eigenfrequenz mit der Anregungsfrequenz übereinstimmt, also wo die Resonanzbedingung erfüllt ist. Okay. Das heißt, nur in dieser Ebene können wir dann die longitudinale Magnetisierung drehen in die transversale Ebene und wir kriegen dann nur ein Signal aus dieser einzigen Ebene drin. Also einfach dadurch, dass wir diesen linearen Feldgradienten zusammen zeitgleich mit der Einstrahlung des Radiosignals einschalten. Okay, dann kriege ich eine Linie. Also dann haben wir die Magnetisierung in einer Ebene angeregt, also in die transversale Ebene gedreht. Und jetzt müssen wir eigentlich nur noch unterscheiden, also wenn, sagen wir mal, das wäre eine transaxiale Schicht, also quer zur Längsachse des Körpers, zum Beispiel durch den Bauch durch. Mhm. Jetzt müssen wir nur noch unterscheiden, wie viel kommt jetzt von vorne hinten und wie viel kommt von links und rechts. Und wir müssen diese Informationen auch noch korrelieren miteinander. Ja. Also, und sagen wir mal, links, rechts können wir dann einen linearen Feldgradienten von links nach rechts anlegen. Ja. Und das machen wir gleichzeitig mit der Datenaufnahme. Also wenn wir unsere Daten aufnehmen, sagen wir samplen dann 256 Bildpunkte und wir haben dann immer eine Überlagerung von allen Signalen von diesen Wasserstoffkernen in dieser Ebene drin. Ja. Und die haben dann alle unterschiedliche Eigenfrequenzen, also zum Beispiel links viel schneller als rechts. Ja. Das gibt dann ein wildes Interferenzmuster. Also das sind also die addieren sich alle die Signale. Wir haben ja nur eine Empfangsspule. Ja. Also wir haben dann ein ganzes Spektrum von Frequenzen, die sich addieren und die wir als eine Wechselspannung empfangen. Und dieses Signal digitalisieren wir dann. Also wir teilen das auf in diskrete Messpunkte, eben zum Beispiel 256 Punkte. Ja. Und diese Messpunkte können wir dann mittels einer Fourier-Transformation also da hineinfüttern und kriegen dann die Amplituden, also die Signalstärken in Abhängigkeit der Eigenfrequenzen, die wir da hatten. Mhm. Und das heißt dann ist dann, also die Frequenz ist ja proportional zur Raumkoordinate dann, die Resonanzfrequenz. Ja. Und damit kriegen wir praktisch eine Projektion durch diese Ebene, die wir vorhin angeregt haben. Das heißt, genau genommen messe ich gar nicht die, also andersrum, ich muss wissen, wie mein Feld, wie der Gradient des Felds ist, sodass ich quasi dann aufgrund der Frequenzergebnisse wissen kann, an welcher geometrischen Position das war. Genau, also Sie... Mit der Anregung definieren wir schon die Ebene, die wir abbilden. Oder die ist einfach senkrecht zum Gradienten, den wir angelegt hatten während der Einstrahlung des Radiosignals. Ja. Also eine Ebene senkrecht dazu. Und wir müssen dann schauen, dass während der Aufnahme der Auslesegradient auch senkrecht ist zu dieser Ebene. Also sonst machen wir das nicht optimal. Ja. Und dann müssen wir das noch x-mal wiederholen, dieses Experiment, um dann eben die Lokalisierung vorne, hinten auch noch zu machen. Ja. Und dazu legen wir auch einfach ein Gradientenfeld von vorne nach hinten an, zum Zeitpunkt, wo die Magnetisierung schon transversal ist. Das heißt, die drehen dann unterschiedlich schnell um das äußere Feld, je nachdem, wie stark das Feld ist, das sie im Vorne-Hinten-Gradienten sehen, und akquirieren dann eine unterschiedliche Signalphase. Mhm. Also zu der Zeit messen wir gar kein Signal, also wir sehen keine unterschiedlichen Frequenzen in diesem Vorne-Hinten-Gradient, sondern die erwerben einfach unterschiedliche Phasen in diesem Vorne-Hinten-Gradient. Ja. Und dann legen wir wieder den Links-Rechts-Gradienten an und lesen dann wieder unser Frequenzspektrum aus. Okay. Das müssen wir 256 Mal wiederholen mit konsistenter Variierung des Vorne-Hinten-Gradienten. Man nennt das die Phasenkodierung versus die Frequenzkodierung. Okay. Das heißt also aber auch, also was ich bemerkenswert finde, ist, dass eben sozusagen nicht die Messung ortsspezifisch ist, sondern da gibt es quasi nur einen dummen Sensor, der eine Spannung misst, sondern was quasi variiert wird, ist der Anregungsort, und indem man weiß, welchen Ort man angeregt hat, wenn man die Felder entsprechende Gradienten anlegt, kann ich dann das Ergebnissignal diesem angelegten Ort quasi zuordnen und habe dann die Position. Ja, genau. Mhm. Man regt spezifisch in einer Schicht an und unterscheidet dann alles, was da drin ist, noch mit einer geschickten Variation der Felder, also Frequenzmanipulation, so dass man am Schluss dann über die Fourier-Transformation die Lokalisierung kriegt. Ja, ja. Ja. Das heißt aber eben auch, dass wenn man so ein Gerät anguckt, dann hat es quasi irgendwo in dieser Spule einen Punkt, in dessen Umfeld die eigentliche Messung stattfinden kann, und der Patient muss dann halt so hingelegt werden, dass die entsprechend interessante Stelle an diesem Punkt ist. Ja, also wir können typische Volumen, die wir abbilden können, sind maximal so 50 mal 50 mal 50 Zentimeter ja. im Zentrum des Magneten drin und wo auch das Zentrum dieser Gradientenfelder, die wir dann überlagern, drin ist. Genau, wenn ich halt einen Kopf irgendwie Bild geben will, dann muss ich den Kopf halt an die Stelle legen und wenn ich den Bauch inspizieren will, muss ich den Bauch an diese Stelle legen. Genau. Und ich muss sicherstellen, dass der Patient natürlich dann während der gesamten Messung ruhig liegen bleibt, weil wenn der sich bewegt, kriegt natürlich das System weiß ja da nichts davon. Das heißt, es korreliert dann quasi, also der Ort im Sinne des Magnetfelds ist immer noch der gleiche, aber die Person hat sich relativ zu dem gemessenen Ort verschoben. Das ist natürlich ungünstig. Genau, das gibt dann Unschärfe in die Bilder hinein. Wie bei, wenn Sie den Michael Schumacher mit zu langer Belichtungszeit aufnehmen. Ja, ja, okay. Wie lange dauert so eine Untersuchung dann? Ich meine, das klingt ja schon so, dass man da durchaus viele, viele, viele, viele Anregungen und Messungen durchführen muss, bis man dann ein vollständiges Bild hat. Ja, genau, das ist so. Und dann misst man auch mit unterschiedlichen Kontrasten und das heißt, es gibt dann sehr lange Untersuchungszeiten. Also wir können ein Einzelbild, können wir vielleicht, wenn wir superschnell fahren, im Bereich von bis 20 Millisekunden können wir vielleicht ein einzelnes Bild aufnehmen, wenn wir gewisse Kompromisse eingehen bei der Bildqualität. Wenn wir jetzt aber eben zum Beispiel warten müssen, bis die longitudinale Magnetisierung voll relaxiert ist, dann müssen wir praktisch zwei Sekunden warten zwischen jedem Anregungspuls. Ja. Da hilft man sich dann so weiter, dass man mal in der einen Schicht anregt und ein Signal misst und dann geht man halt in die nächste Schicht und misst mal dort ein Signal und geht dann durch alle Schichten durch und bis man dann wieder zur ursprünglichen Schicht kommt, hat die Magnetisierung dann Zeit gehabt, um sich zu erholen. Also man interlaced die quasi, wenn man das kennt man vielleicht vom Fernsehen, von Fernsehbildaufbau, dass man quasi, naja, egal. Ja, sehr ähnlich. Aber also wenn man dann so vorgeht, kann es durchaus zum Beispiel 4 Minuten gehen, bis die Aufnahme eines Einzelbildes, also bis alle Daten für ein Einzelbild zusammen akquiriert sind. Ja. Und jede Bewegung in der Zeit wird dann halt Unschärfe verursachen. Also das ist ein inhärentes Problem. Okay. Wenn die Bewegung periodisch ist, dann hat man wieder Glück. Dann kann man das die Bildaufnahme synchronisieren. Zum Beispiel ist der Atemrhythmus vernünftig periodisch. Mhm. Wenn wir also nur Daten aufnehmen, wenn der Patient gerade ausgeatmet hat, dann können wir Bilder von vernünftiger Qualität herstellen. Nur geht das dann viel länger, weil wir dann eben nicht messen, während der Patient ein- und ausatmet, sondern nur eben in Ausatmung. Das heißt, man stöpselt da irgendwas an den Patient an, um mitzukriegen, wann er ein- und ausatmet und triggert damit dann die Aufnahme des Bildes, oder? Ja, exakt. Also man kann einen Atemgurt anlegen mit einem Drucksensor zum Beispiel, der dann die Atembewegung misst. Und Ähnliches kann man wahrscheinlich auch mit dem Puls machen, oder? Ja, oder genau. Also man kann auch den Herzrhythmus triggern, indem man zum Beispiel EKG-Elektronen anlegt oder etwas einfacher mit einem Pulsoxygerät. Ja. Und ganz am Anfang haben Sie gesagt, man kriegt damit im Prinzip Schnitte. Kann man auch 3D-Bilder machen? Wahrscheinlich muss man da noch wieder irgendwas anderes rotieren und irgendwas zusammenrechnen. Ja, wenn man von 3D redet, dann ist es so, dass wir während der Anregung mit dem Radiofrequenzpuls dann nicht nur eine dünne Schicht, die wir am Schluss als Bild anschauen, anregt, sondern dass wir einen viel dickeren Abschnitt dann anregen. Also man redet auf Englisch von einem Slab oder einfach eine sehr dicke Schicht. Und dann haben wir, also in der Schicht müssen wir dann wiederum das Signal so lokalisieren, wie wir es vorher mit der Phasenkodierung vorne hinten gemacht haben. Dann haben wir einfach dann wieder eine Frequenzkodierung, wo wir die Frequenzen in einem Links-Rechts-Gradienten anschauen. Aber dann müssen wir noch im Vorne-Hinten-Gradient die erste Phasenkodierung machen, plus dann noch in die Slab- oder Schichtrichtung auch noch eine Phasenkodierung. Und also da müssen wir dann 256 mal für die Phasenkodierung mal zum Beispiel 64 Schichten, also für die Schichtphasenkodierung dann Anregungen machen. Also die Messzeit wird dann einiges länger. Und dann kommt man auch mal auf eine Stunde oder sowas in Summe dann, oder? Also ich bin machen das dann nur mit Sequenzen, die normalerweise sehr schnell sind. Also typische Anwendungen für 3D wäre zum Beispiel eben so eine Gefäßabbildung, eine Angiografie, wo wir ein ganzes Volumen sehr schnell abbilden wollen, um alle Gefäße da drin zu sehen, wenn das Kontrastmittel gerade durch den arteriellen Gefäßbaum läuft. Also das sind dann eigentlich immer noch sehr schnelle Abbildungen, aber wir nehmen dann nur Sequenzen, die inhärent schnell sind. Ja, Okay. Das heißt also, mit anderen Worten, es gibt halt bestimmte Kombinationen von Darstellungsart, Kontrast, Sequenzen, die sind quasi, die funktionieren, die sind plausibel und andere halt eben nicht, weil es zu lang dauert. Ja, genau. Okay, ich meine, die nächste Frage, es klingt so, als ob ich sie gar nicht stellen müsste, aber ich habe trotzdem was drüber gelesen. Also gibt es auch sowas wie Echtzeit-MRI, wo ich keine Bilder mache, sondern Filme aufnehme? Ja, es wird relativ selten gemacht. Ein Bereich, wo es das gibt, ist zum Beispiel in der Herzbildgebung, wo man auf relativ komplizierte Art die Lage der linken Herzkammer lokalisieren muss im Normalfall. Also das ist meistens die interessante Herzkammer, die das Blut dann durch den Körper pumpt. Ja. Und im Normalfall, also nach Standardtechnik macht man das, indem man 2-3 Aufnahmen unter Atemstillstand macht. Also man gibt dem Patienten ein Atemkommando und macht dann eine Aufnahme, die nur noch mit dem Herzrhythmus getriggert ist, aber keine Atembewegung mehr hat. Man muss dann das etwa 2-3 Mal machen, bis man weiß, wo diese linke Herzkammer jetzt genau liegt und wie sie orientiert ist, dass man da zum Beispiel senkrecht auf die lange Achse dieser Kammer dann die Abbildungsschichten planen kann. Jetzt gibt es eben eine Echtzeitanwendung, wo das Gerät einfach vor sich hin pulst. Und man sieht, kriegt immer die entsprechenden Bilder, so wie ein Film, und kann dann direkt auf diesen Bildern wieder die neuen Abbildungsebenen zeichnen und auf die neue Ebene umwechseln und kann dann so diese kurze Achse sehr viel schneller lokalisieren. Okay. Das ist nicht so verbreitet. Was verbreiteter ist, ist, dass man Filme macht, eben zum Beispiel vom Herzschlag. Ja. Da ist aber die Aufnahme nicht in Echtzeit, sondern zum Beispiel über einen ganzen Atemzyklus. Aber man nimmt dann Bilder auf in unterschiedlichen Phasen des Herzzyklus und kann das dann am Schluss so wieder zusammensetzen und sieht dann das Herz wirklich sich bewegen, wenn man den entsprechenden Film abspielen lässt. Genau, aber die Bilder sind eben in größeren Abständen aufgenommen. Ja, genau. Genau. Das heißt also, man kann MRI eben auch nicht live während der OP einsetzen, wie zum Beispiel, ich glaube, Ultraschall geht das, dass man quasi direkt während der OP per Ultraschall irgendwo hinguckt und einem das dann quasi beim Operieren an sich hilft. Ja, es gab sogar mal ein System, wo man das in Echtzeit machen konnte. Also man konnte die Abbildungsebene direkt durch eine interventionelle Nadel steuern. Also wenn man die Nadel anders hingehalten hat, am Patienten wurde die Abbildung anders gesteuert. Okay. Es ist aber nicht sehr angenehm, in einem MRI-Gerät zu operieren, weil es ist sehr laut, weil wir diese Gradientenfelder da über das homogene Feld hinwegschalten für ein paar Millisekunden. Das ist im Audiobereich. Und das macht dann riesen Lärm und man ist diesen Wechselfeldern ausgesetzt. Also und es gibt sehr viele logistische Probleme auch. Es ist aber ein Bereich, der jetzt immer wieder mehr aufkommt. Also die intraoperative Bildgebung. Eher so, dass man das nicht in Echtzeit macht, sondern zum Beispiel, wenn man einen Tumor reseziert aus dem Hirn, ist ja extrem wichtig, dass man alle Tumorzellen rauskriegt. Ja. Und das ist belegt, dass wenn die Chirurgen da rausschneiden und man gibt dann ein Kontrastmittel, geht nochmal ins MRI und schaut, sind da noch Tumorzellen drin, dass man dann sehr häufig noch vereinzelte Tumorzellen findet, die man dann anschließend wieder rausschneiden kann. Also ist eigentlich sehr wichtig, dass man sehr schnell zwischen dem MRI und dem Operationssaal hin und her wechseln könnte in so einem Szenario. Aber das ist nicht Mainstream. Wenn ich es richtig verstehe. Nicht Mainstream, würde ich sagen, sind sehr wenige Sites weltweit, die das wirklich intensiv verfolgen. Also es ist halt nicht kosteneffizient, wenn Sie so ein teures Gerät über 3 Stunden belegen. Naja. Ja. Klar, das ist gleich wieder an der Diskussion über Kosten und Ethik bei Medizin, aber das lassen wir mal außen vor. Ja. Es gibt auch den Begriff fMRI, also irgendwas funktionelle MRTs. Was ist das? Ja, eben wie Sie sagen, funktionelle MRI, also wo man einfach nicht nur anatomische oder morphologische Information kriegt, wo ist welches Organ und wie groß ist es, sondern irgendwelche physiologischen Informationen oder eine funktionelle Information halt. Wenn man einfach von fMRI redet, im Normalfall meint man wahrscheinlich in 99% der Fälle Bildgebung vom Hirn, das sogenannte Brain Mapping. Und zwar funktioniert das so, dass man zum Beispiel eine Schicht im Hirn zum Beispiel 500 Mal nacheinander abbildet und dem Patient während dieser Abbildung gewisse Aufgaben gibt. Zum Beispiel im einfachsten Fall sagt man, er soll jetzt 5 Sekunden lang die Finger aneinander tippen und dann 5 Sekunden wieder aufhören und dann wieder 5 Sekunden tippen, 5 Sekunden wieder aufhören. Mhm. Das, und dieses On-Off-Schema kann man zum Beispiel 60 Mal wiederholen. Und dann hat man die entsprechenden Bilder und man weiß, in welchen Phasen dass der Finger getippt worden ist, in welchen Phasen nicht. Mhm. Und auch wenn das nur minimale Signalveränderungen gibt im Hirn, kann man dann das statistisch auswerten, in welchem Pixel ist diese minimale Bildvariation eher synchron mit diesem On-Off-Schema und in welchen Arealen nicht. Und die Areale, wo das synchron ist, da nimmt man dann an, da ist, besteht irgendwie ein Zusammenhang. Dieser Hirnbereich ist involviert in dieses in diese Fingerbewegung. Okay. Und die ist aktiviert während dem On-Bereich, ja, sagt man dann. Mhm. Also da macht man so eine statistische Auswertung und überlagert dann diese Bereiche, wo eine Aktivierung stattgefunden hat, über das normale Bild und kann dann schauen, in welchen Hirnbereichen haben wir jetzt eine Aktivierung. Mhm. Okay, also da, und damit quasi, okay, funktionell im Sinne von, welche Aktivität des Menschen führt oder hat, wird gesteuert oder sonst wie durch irgendeinen Bereich im Hirn. Genau, also genau. Wenn man was macht, ändert sich wo was, ja, im Hirn. Ja, ja, ja, ja. Wie muss man sich das denn vorstellen als Arzt oder wer auch immer dann da dieses Gerät bedient wird, wohl ein Arzt sein, gehe ich mal davon aus. Welche Analysewerkzeuge hat der dann? Also der wird ja nicht nur irgendwie bildlich gesprochen dieses Graustufenbild auf dem Drucker ausgedruckt kriegen, sondern der hat da wahrscheinlich irgendeine Software, mit der er dieses Bild in verschiedener Art und Weise, weiß ich nicht, Falschfarben optimieren, rumdrehen, Kontrast erhöhen und so weiter kann. Also wie viele Nachbearbeitungsmöglichkeiten gibt es, nachdem die Daten aufgenommen wurden? Ja, da wird relativ viel gemacht. Also vieles kann auch schon von den Leuten gemacht werden, die die Aufnahmen selber machen. Das sind medizinisch-technische, ja, Assistentinnen im Normalfall und der Arzt selber dann auch noch. Aber es sind ganz ähnliche Workstations. Ja. Also was zum Beispiel gemacht wird, wenn wir jetzt zum Beispiel von Angiografien reden, da haben wir ein ganzes 3D-Volumen aufgenommen. Mhm. Und wenn man jetzt nur ein Bild anschaut, ist das immer ein 2D-Bild, also wie eine Projektion im Normalfall über diese Gefäße. Man sieht den Gefäßbaum aber als 2D-Bild. Und jetzt kann man die Projektionen im Nachhinein zum Beispiel in unterschiedlichen Orientierungen durch diesen Datensatz machen. Und dann sieht man, wenn man diese verschiedenen Projektionen dann als Film ansieht, sieht man den ganzen Gefäßbaum sich drehen. Also man sieht dann, kriegt dann diesen 3D-Eindruck. Oder man kann in den 3D-Datensatz hineingehen und sagen, ich will jetzt dieses Gefäß verfolgen und zwar immer ein Bild machen senkrecht zur Gefäßlängsachse, damit ich immer sehr schön den Durchmesser des Gefäßes sehe. Ah, das ist wie, wenn ich so durch einen Tunnel fahre und das aus der First-Person-Perspektive quasi angucke. Ja, genau. Also okay. Dann kann ich immer sehen, wie groß ist der Durchmesser und kann sehr gut beurteilen, ist es jetzt verengt oder nicht. Ja? Mhm. Also das wären so typische Nachverarbeitungssachen. Aber es ist schon so, dass die grundsätzlichen, also zum Beispiel die, wir haben ja vorhin über diese diversen Zeiten, T1, T2 und so weiter geredet, dass ich schon bei der Datenaufnahme viel vorbestimme, was nachher da mit den Daten machbar ist, weil ich je nach Anwendungsfall eben andere Sequenzen fahren muss, andere Dinge messen oder andere Kontraste gewichten muss. Ja, genau. Also das Aufnahmeprotokoll muss eigentlich sehr genau auf die klinische Fragestellung angepasst sein. Ja. Und zum Teil ist es halt immer noch so bei Spezialuntersuchungen, dass wirklich die Radiologin oder der Radiologe vor Ort sein muss und auf den eben gerade aufgenommenen Bildern beurteilen muss, was man jetzt noch weiter abbilden soll. Also quasi in Echtzeit während der Aufnahme muss der die Bilder nachher auswertet, Feedback geben, wie die Aufnahme zu modifizieren ist. Genau, das ist bei gewissen Spezialuntersuchungen immer noch nötig. Im Normalfall, wenn man ein Knie aufnimmt, orthopädische Untersuchung, wird das nicht der Fall sein. Das wird man einfach nach Standardprotokoll in 20 Minuten durchfahren. Ja. Aber bei gewissen Fragestellungen, zum Beispiel im Abdomen, kann es sehr gut sein, dass es mal eine Stunde dauert und wo man interaktiv Input braucht vom Untersuchenden. Ja. Okay. Was macht man denn, wenn jemand irgendwie aus irgendwelchen Gründen Metall im Körper hat? Das ist schon eher ein Problem mit den Magnetfeldern, oder? Ja, es gibt eben leider Kontraindikationen im MRI. Also wenn jemand ein aktives Implantat hat, ist das im Normalfall kontraindiziert, wenn man das Implantat nicht rausnehmen kann. Ja. Auch Metall allein kann eine Kontraindikation sein. Wenn wir jetzt zum Beispiel von Elektroden eines Herzschrittmachers reden, wenn die verkabelt und im Herzen drin sind, auch wenn der Schrittmacher selber draußen ist, ist das immer noch kontraindiziert, weil wenn die Drähte eine dumme Länge haben, also eben gerade die Resonanzlänge, dann nehmen die sehr viel Energie aus diesem Radiofeld auf, was wir da haben, was wir da einstrahlen. Und das führt zu starken Strömen und unter Umständen sehr starken Erwärmungen an den Enden der Drähte. Also wir können da bis zu 30 Grad Erwärmung erreichen. Okay. Oder auch Glühbirnen betreiben im MRI drahtlos und so weiter. Also okay. Wenn wir dumme Längen haben, dieser Metalle, dann wird sehr viel Energie aufgenommen im Körper. Mhm. Das ist natürlich potenziell ungesund. Das ist ein Problem, ja. Ja. Was man sagen kann, alle orthopädischen Implantate sind im Normalfall okay bei den gängigen Feldstärken. Einerseits werden die so gebaut, also diesmal aus nicht magnetischem Material. Ja. Da gibt es eine sehr große Entwicklung, dass die alle Implantate immer MR-tauglicher werden. Mhm. Und die haben auch sehr runde Formen im Normalfall, also nicht so spitz zulaufende Spitzen, wo wir große E-Felder erzeugen. Ja. Also mit den orthopädischen Implantaten sind wir im Normalfall okay. Mhm. Auch die Zahnimplantate sind fast alle okay, außer wir wollen gerade den Kiefer anschauen, weil die Ströme, die dann fließen, erzeugen halt Artefakte auch. Ja. Und auch die Suszeptibilitätsunterschiede zwischen dem normalen Gewebe und dem Metall, da variiert dann das Magnetfeld lokal sehr stark und das führt zu Signalauslöschungen, wo wir dann keine diagnostischen Bilder mehr machen können. Das wären dann genau diese Artefakte, wo dann eben quasi nicht mehr genügend Sensitivität da ist, um zu messen. Ja, genau. Ja. Okay. Okay, ich würde gerne nochmal ein paar Schritte zurück machen und das, was wir jetzt besprochen haben, ist ja alles mehr oder weniger State of the Art. Das wird gemacht, vielleicht nicht in jedem Feldwald-Wiesen-Krankenhaus, aber durchaus üblich, wenn ich das richtig sehe. Ja. Woran wird denn an dieser Ecke, also Sie haben vorhin gesagt, dass Sie mit der Forschung beschäftigt sind, Sie und Ihre Kollegen logischerweise da in Zürich. Was wird denn da geforscht? Wie entwickelt sich das ganze Thema weiter? Ja, es gibt sehr viele Felder der Forschung. Also was immer sehr kritisch ist, ist die gesamte Messdauer. Also wir sind ja immer sehr langsam. MRI ist eine sehr schonende Methode, weil die involvierten Energien so klein sind und deshalb auch sehr nicht sensitiv und wir brauchen einfach zu lange. Also für viele Patienten ist das einfach mühsam, ja. Okay. Und was da zum Beispiel hier im Haus in den letzten Jahren entwickelt worden ist oder wo die Leute sehr stark involviert waren, man nennt das parallele Bildgebung, wo wir nicht nur eine Empfangsantenne verwenden, sondern mehrere Empfangsantennen um die Anatomie von Interesse haben und daraus auch Ortsinformation kriegen. Oder wenn wir vorne eine Empfangsantenne haben und hinten, dann können wir schauen, kommt das Signal jetzt stärker an in der vorderen Antenne oder in der hinteren und das ist Ortsinformation. Das können wir dann, wenn wir das geschickt machen, dazu verwenden, dass wir weniger häufig unsere RF-Signale einstrahlen müssen, also dass wir weniger Phasenkodierschritte machen können. Ja. Und damit kann man zum Beispiel die Bildaufnahmezeiten um einen Faktor 2 halbieren. Ja. Solche Sachen, eben Beschleunigung der Bildaufnahme, das ist da immer sehr zentral. Auch in der Herzbildgebung ist man extrem bemüht, die Bildaufnahme zu beschleunigen. Okay. Andere große Bereiche sind halt die Quantifizierung, also wenn wir jetzt ein T2-gewichtetes Bild machen, dann ist es einfach etwas heller dort, wo die T2-Zeiten lang sind und etwas dunkler, wo sie etwas kürzer sind. Ja. Aber das ist halt jetzt per se nicht quantitativ. Also wenn wir zum Beispiel die Zeit variieren zwischen unserer Anregung und dem Signal messen, dann wird sich das verschieben, diese relativen Signalintensitäten. Ja. Und wenn man das systematisch macht und diese Zeiten systematisch variiert, dann kann man das am Schluss quantifizieren und sagen, das Signal zerfällt da in so und so vielen Millisekunden. Und das wäre dann eine quantitative Aussage, die man dann von einem Zentrum zum anderen übertragen könnte. Und wenn man das sehr gut machen kann, könnte man zum Beispiel, also jetzt einfach um ein Beispiel zu nennen, solche Zerfallskonstanten, wenn man das in der Leber macht, wäre das zum Beispiel indikativ dafür, wie viel Eisen diese Leber einlagert. Also das wäre zum Beispiel ein großes Thema, dass man quantitativ Bildgebung machen kann, ist aber auch relativ schwierig im Normalfall und zeitaufwendig. Mhm. Okay. Und dann gibt es neue Anwendungen mit neuen Kontrasten, wo man versucht, jetzt zum Beispiel nicht nur die Magnitudeninformation zu verwenden vom Signal, also wie groß ist die transversale Magnetisierung zu einer gewissen Zeit, sondern auch, welche Phase hat es jetzt akquiriert über eine gewisse Zeit. Das gibt auch wieder neue Informationen. Also da laufen auch sehr viele Sachen. Zum Beispiel kann man das dann ausnutzen, um die Suszeptibilität abzubilden, also die örtliche Verteilung der Suszeptibilität. Also wo habe ich, jetzt müssen wir doch von den Elektronen reden, also die Elektronen reagieren ja auch auf das Magnetfeld, drehen sich auch im Kreis, ja, erzeugen einen Kreisstrom, der das äußere Feld abschirmt. Und das ist eben auch unterschiedlich stark, je nachdem, ob da jetzt noch Eisen drin ist oder ob wir rein diamagnetische, zum Beispiel Fett drin haben oder und so weiter. Und wenn man jetzt quantitativ diese Suszeptibilität messen kann, hat man auch wieder einen neuen Bildkontrast. Und das ist zum Beispiel ein Thema, wo wir aktiv drauf forschen. Okay. Und ist das mehr Grundlagenforschung im Labor, die von Elektrikern, Physikern und, weiß ich nicht, Softwarekern gemacht wird? Oder gibt es da viele Versuche am Objekt, also will sagen am Gerät und oder mit Patienten oder Tieren? Oder wie muss man sich das vorstellen? Also ich würde sagen, ist alles sehr nahe am Gerät. Die wirklich methodologischen Fortschritte, wie jetzt diese Messzeitverkürzung, die ich vorhin erwähnt habe, das sind schon im Normalfall fast rein methodologisch arbeitende Gruppen, die da wirklich den Fortschritt bringen. Okay. Also wir haben eine große Gruppe an der ETH und Uni, die rein methodologisch arbeitet, also nicht am Spital selber, aber dann auch eng mit Abteilungen des Spitals zusammenarbeitet. Mhm. Und ich bin jetzt so ein eher komischer Vogel als Naturwissenschaftler im Spital drin. Wir versuchen natürlich dann noch kliniknäher zu arbeiten, also wirklich am Gerät drin und auch sehr schnell mit Patienten dann, dass wir, also wir machen da nicht wirklich die methodologische Grundlagenforschung. Ja. Das wäre jetzt auch meine mehr oder weniger letzte Frage gewesen. Warum braucht man an der Klinik einen Physiker? Was macht der den ganzen Tag? Hintergrund ist, an einer Forschungsklinik kann man das ja noch nachvollziehen. Aber ja, ich weiß, dass eben auch zum Beispiel im Krankenhaus in Heidenheim, wo ich früher schon lange gearbeitet habe als Softwareer, die haben auch einen Physiker. Und da wird nichts geforscht. Ja. Die haben diverse Strahlentherapiegeräte und so weiter. Also der, weiß ich nicht, was der macht. Was machen sie den ganzen Tag? Also ich würde sagen, ein normales Klinikum, das MR-Bildgebung macht, braucht keinen Physiker. Okay. Kann sich den wahrscheinlich auch nicht leisten heutzutage. Normalerweise gibt es Physiker im Spital eben in der Radioonkologie. Genau, das ist der Fall in Heidenheim. Die planen die Therapie, also dass die Leute da die Tumore möglichst effizient bestrahlen und alles umliegende Gewebe eben möglichst wenig bestrahlen. Also jetzt im MRI-Bereich selber, denke ich, braucht es das nicht. Ja? Also was halt sicher ist, sobald Sie nicht nur die Standardprotokolle verwenden wollen, sondern irgendwas versuchen zu optimieren oder rumzufiddeln, dann ist es halt sehr schnell so, dass auch Radiologen, die super gut Bilder befunden können, relativ schnell am Anschlag sind, wenn es darum geht, um das Prinzip so gut zu verstehen, dass man jetzt etwas an den Sequenzen herummacht und wird jetzt der Kontrast besser oder schlechter. Also das ist dann schon relativ diffizil. Wobei, man muss einfach sagen, viele Protokolle sind heutzutage so weit einfach ausgereift, dass das eigentlich sehr selten nötig ist. Ja. Und was ich auch noch mache, ist einfach First-Line-Support. Also ich denke, in den ersten 10 Jahren meiner Anwesenheit hier habe ich mich rein dadurch finanziert, dass einfach Untersuchungen nicht abgebrochen werden mussten, sondern dass ich dem Gerät noch den richtigen Kick geben konnte, dass wir dann die Untersuchung doch durchführen konnten. Ja, waren das dann Fehler im Gerät oder Bedienungsfehler vorm Gerät? Und Sie haben quasi beides. Beides. Okay. Aber mittlerweile, also in den letzten 5 Jahren, denke ich, sind die Geräte jetzt doch massiv stabiler und besser geworden, dass ich mich nicht mehr so finanzieren kann. Ja, und sind es dann, was Sie da haben, experimentelle Geräte, die quasi noch so instabil sind? Oder wollten Sie damit sagen, dass auch die Geräte, die Gott und die Welt bei Firma X, nennen jetzt keine Namen, kauft, dass selbst die noch so haarig waren bis vor 5 oder 10 Jahren? Die waren so haarig. Also 2001 waren die noch sehr haarig, würde ich schon sagen. Interessant. Ja. Okay. Einfach sehr komplexe Gebilde. Und die waren einfach wirklich haarig. Also wir arbeiten hier mit Standardgeräten, wo man einfach gewisse Optionen für die Forschung dann freischalten kann. Ah, okay. Und das ist dann aber wirklich mehr in der Software, die dann halt einem erlaubt, also gerade Ihnen zum Beispiel erlaubt, diverse Timings, Sequenzen, Feldstärken und sonst was eben noch zu ändern, was dem Normalbenutzer eben nicht erlaubt wäre. Ja, genau. Also wir arbeiten hier fast ausschließlich im Softwarebereich. Ja. Die methodologische Gruppe hier ist dann auch im Hardwarebereich aktiv. Ja. Okay. Haben wir noch irgendwas Wichtiges vergessen? Mir fällt nämlich nichts mehr ein. Ja, ich denke, das war schon ziemlich umfassend. Ich hoffe, dass dass man das verdauen kann? Also ich fand es extrem spannend. Ich hatte Ihnen ja in der E-Mail schon gesagt, dass ich mir sehr schwer getan habe bisher zu diesen ganzen medizinisch-technischen Themen, die da so an der Schnittstelle sind, die mich wirklich interessieren, extrem schwer an Leute ranzukommen, die da mitmachen. Insofern bedanke ich mich ganz furchtbar herzlich, dass Sie das getan haben. Ja, sehr gern geschehen. Danke auch für die Anfrage. Es war eine interessante Herausforderung. Genau, wunderbar. Dann herzlichen Dank. Gern geschehen. Und gute restliche Woche. Wünsche ich Ihnen auch. Dankeschön. Danke. Ciao. Auf Wiedersehen, Herr Welter. So, das war's. Wie immer möchte ich mich erstmal bei unserem Gast bedanken, bei Daniel Nanz, dass er sich die Zeit genommen hat. Und des Weiteren wollte ich nochmal kurz darauf hinweisen, dass wir in nächster Zeit, wenn alles so klappt, wie wir uns das vorstellen, ein bisschen mehr in Richtung Medizin haben. Wenn alles klappt, wie gesagt, wird es was zur Chirurgie geben und auch was zum Gehirn. Ersteres auf Deutsch, zweiteres wahrscheinlich auf Englisch. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ihr könnt euch dazu wie üblich äußern auf der Webseite über die Wertung, per Kommentar, per E-Mail an feedback@omegataupodcast.net. Freuen wir uns immer drüber. Also ernsthaft, freuen wir uns wirklich. Tut uns einen großen Gefallen. Feedback ist immer gut. Ja, das war's. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Omega Tau, Wissenschaft und Technik im Kopfhörer, ist ein unabhängiger und nicht kommerzieller Podcast, produziert von Nora Ludewig und Markus Völter. Omega Tau ist lizenziert unter Creative Commons 3.0, was bedeutet, dass ihr den Inhalt für nicht kommerzielle Zwecke verwenden könnt, ihr dürft nichts ändern und ihr müsst uns als Quelle angeben, wann immer ihr etwas davon verwendet. Weitere Details unter creativecommons.org. Omega Tau findet sich im Web unter omegataupodcast.net. Außerdem findet ihr uns auf Facebook, auf Google+, sowie auf Twitter unter dem Handle Omega Tau Podcast. Wir freuen uns über Feedback, entweder als Kommentar auf der Webseite, auf einer der sozialen Netzwerkplattformen oder via feedback@omegataupodcast.net. Danke fürs Runterladen und Anhören dieser Episode.